Oh mein Gott, ey. Jeden Tag dieselbe Scheiße. Ich lasse euch eigentlich in Ruhe. Und wo ist das Problem? Ihr lasst mich nicht in Ruhe. So sieht's aus. Wenn ich dran denk, könnt ich glatt kotzen. Was wollt ihr abgefuckten Kinder noch denn? Jungs oder Mädchen, Leute, chillt euch mal. Ich bin, wie ich bin, nicht nach eurem Willen, ist mir egal. Ja, ich schau Mädchen nach, wenn sie hübsch sind. Verfolg sie noch ein Stück, wenn sie gut bestückt sind. Wenn sie verrückt sind, sind sie mir sympathisch. Aber euch alle interessiert das irgendwie gar nicht. Ich popel in der Nase, wenn es niemand erwartet. Die Reaktion ist echt Wahnsinn, weil niemand wagt oder sagt es. Ich geh auf den Sack oder auf die Eierstöcke. Leute, ich kenne dich und bezweifle, dass ich das möchte. Meine Art und Weise ist mir auf die Seele geschnallt. Kann machen, was ich will, weil ich mir hierbei Zeit lass. Du weißt, dass ich ab und nur meine Ruhe haben will. Dann lass mich gefälligst in Ruhe, weil ich gerade chill. Yeah. Wo ist das Problem, wenn ich fragen darf? Könnt ihr nicht verstehen, dass ich euch nichts zu sagen hab? Nach einem harten Tag hab ich wirklich keine Lust. Aber für euch finde ich immer noch einen tighten Spruch. Wo ist das Problem, wenn ich fragen darf? Könnt ihr nicht verstehen, dass ich euch nichts zu sagen hab? Nach einem harten Tag hab ich wirklich keine Lust. Aber für euch finde ich immer noch einen tighten Spruch. Ich geh kaum aus dem Haus raus, hey, ich bin ehrlich, Leute, ich bau drauf, hey. Wenn du mir einen schiefen Blick gibst, gibt's schon einen Grund, warum dir bald das Genick bricht. Ich bin sensibel und raste wegen allem aus. Reichst du mir deine Hand, bin ich so frech und scheiß drauf. Du weißt auch, dass ich nicht jeden gleich behandle. Dich knall ich mit dem Kopf gegen die Bordsteinkante. Frag dich dann nochmal, ob ich wirklich dein Freund bin oder ob du gerade nur träumst oder hast du Zeuge oder Zeugin. Ach, du leist mir gleich, deine Freundin ist ja nett. Boah, hab's mir anders überlegt, die ist sick und fett. Ich will dir nur sagen, ich heiß nicht umsonst Lazy und Bone. Meine Tarnung ist die Fallout und die Überraschung die Show. Du weißt, dass ich einfach nur meine Ruhe haben will. Dann lass mich gefälligst in Ruhe, weil ich gerade chill. Yeah. Wo ist das Problem, wenn ich fragen darf? Könnt ihr nicht verstehen, dass ich euch nichts zu sagen hab? Nach einem harten Tag hab ich wirklich keine Lust. Aber für euch finde ich immer noch einen tighten Spruch. Wo ist das Problem, wenn ich fragen darf? Könnt ihr nicht verstehen, dass ich euch nichts zu sagen hab? Nach einem harten Tag hab ich wirklich keine Lust. Aber für euch finde ich immer noch einen tighten Spruch. Ihr denkt, ich tu mir nur so. Nein, das bin ich. Kann auch anders, denn ey, kein Scheiß, so chill ich. Alle denken, der Typ hat einen an der Waffel. Bin so smooth, ihr könnt es schon gar nicht fassen. Lauf unterwegs mit einer ganz tiefen Nose. Ist keine Mode, ist nur auf den Klogang bezogen. Manchmal eklig und manchmal so charmant. Man nennt mich eben auch den Mann, der alles kann. Kann kotzen, während ich an Sex denk. Da denkst du sicher auch du, wow, nicht schlecht, damn. Wenn ich euch sehe, scheint es leise zu sein. Doch ich grübel nur über den 30. Reim. Fleißig sein hat sich schon immer gelohnt. Seht her, ich bin Fleiß und Style in der Person. Du weißt, dass ich einfach nur meine Ruhe haben will. Dann lass mich gefälligst in Ruhe, weil ich gerade chill. Yeah. Wo ist das Problem, wenn ich fragen darf? Könnt ihr nicht verstehen, dass ich euch nichts zu sagen hab? Nach einem harten Tag hab ich wirklich keine Lust. Aber für euch finde ich immer noch einen tighten Spruch. Wo ist das Problem, wenn ich fragen darf? Könnt ihr nicht verstehen, dass ich euch nichts zu sagen hab? Nach einem harten Tag hab ich wirklich keine Lust. Aber für euch finde ich immer noch einen tighten Spruch. Wo ist das Problem, wenn ich fragen darf? Könnt ihr nicht verstehen, dass ich euch nichts zu sagen hab? Nach einem harten Tag hab ich wirklich keine Lust. Aber für euch finde ich immer noch einen tighten Spruch. Yeah. Immer einen tighten Spruch, jederzeit, verdammt. Es nervt einfach, könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Dann lasse ich euch auch in Ruhe. Und dann wird es geklärt, okay? Danke fürs Zuhören. Tschüss.